Good morning. Guten Morgen. I never thought this would be such a long series. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine lange Serie wird. 10 days. 10 Tage. But I hope you enjoy the series. Aber ich hoffe, dass dir die Serie gefällt. I like to talk about this thing. Ich mag es, über diese Sachen zu reden. You know, here in my notes, here's what I've written. In meinen Notizen habe ich geschrieben, the stupidity of the greedy person. Die Dummheit einer habgierigen Person. You know, honestly, greed, the best way we can describe it is stupidity. Ehrlich gesagt, der beste Weg, um Habgier zu beschreiben, ist Dummheit. I tell you why. Ich sage dir warum. Because we lose the focus of eternity and live temporarily. Denn dadurch verlieren wir den Fokus auf die Ewigkeit und leben zeitlich. You know, now all of our focus is what we can achieve, what we can accumulate, what we can enjoy here on Earth. Unser ganzer Fokus liegt jetzt darauf, was wir erreichen, anhäufen und wir hier auf der Erde genießen können. You know, and then I believe the truth is we don't even enjoy it. Ich glaube, die Wahrheit ist, dass wir es gar nicht wirklich genießen. You know, it's very interesting when Jesus said, don't gather treasures here on earth where thieves can break in and steal. Es ist sehr interessant, dass Jesus sagte, wir sollen uns hier auf der Erde keine Schätze sammeln, wo Diebe einbrechen und sie stehlen können. Put it in heaven, you know, that's safe. Sondern, dass wir sie im Himmel haben sollen, wo sie sicher sind. You know, people have twisted this and says you're not supposed to have any nice things on earth. Die Leute haben das verdreht und gesagt, wir sollen hier auf der Erde keine schönen Sachen haben. Jesus is talking about a heart of greed. Aber Jesus spricht von einem habgierigen Herz. That lives with a constant sense of worry of what could happen to it. Das mit einem andauernden Gefühl der Sorge lebt, was damit passieren könnte. Do you know? No, I better not tell you. Nein. Ich sage dir dies besser nicht. Anyhow, I think I've got a pretty clear understanding of these things. Ich denke, ich habe ein recht klares Verständnis von diesen Dingen. But really, we never dare to judge our own hearts anyhow. Aber wir wagen es dennoch nicht, unsere eigenen Herzen zu beurteilen. But you know, I'm just thankful that I've come to a place in my life where I can enjoy what God gives me, but I'm not attached to things. Aber weißt du, ich bin ganz einfach dankbar, dass ich in meinem Leben an einen Punkt gekommen bin, wo ich genießen kann, was Gott mir gibt, aber nicht an den Dingen hänge. You know, here is the honest truth. Hier ist die ehrliche Wahrheit. Because I was raised and brought up in a religious setting. Da ich in einem religiösen Umfeld erzogen und aufgewachsen bin. For me, it was never hard. It was not really hard to trust God to provide for me so I can serve Him well. War es für mich nie wirklich schwer, Gott zu vertrauen, dass er mich versorgen würde, damit ich ihm gut dienen kann. But I had to fix my heart. To allow myself to enjoy the good things that God has. Aber ich musste mein Herz in Ordnung bringen, damit ich mir erlauben konnte, all das Gute, was Gott für mich hat, genießen zu können. You know, God really confronted me. Gott konfrontierte mich da wirklich. I couldn't even enjoy a nice vacation. Ich konnte noch nicht mal einen schönen Urlaub genießen. Because there was a problem inside of my heart, which I had to really, really fix. Denn da gab es ein Problem in meinem Herzen, das ich in Ordnung bringen musste. Because religion has told me that I can't enjoy anything on this earth, only heaven. Denn Religion sagte mir, dass ich nichts auf dieser Erde genießen darf, nur dann im Himmel. You know, and once I come to this wonderful freedom in God. Aber als ich dann in diese wunderbare Freiheit in Gott hineingekommen bin, that I can allow myself to enjoy the nice things that heaven has prepared for me here on this earth. Dass ich es mir erlauben darf, das Schöne zu genießen, was der Himmel für mich hier auf der Erde vorbereitet hat. And I don't need them and yet I can enjoy them. It's really hard to explain in words. Dass ich es nicht brauche und es trotzdem genießen kann, das ist wirklich schwer mit Worten zu beschreiben. You know, when I finally took Debbie to Bora Bora, als ich mit Debbie endlich nach Bora Bora ging, it is hard to even describe how much I enjoyed the beauty of that vacation. Ist es schwer zu beschreiben, wie sehr ich die Schönheit dieses Urlaubs wirklich genossen habe. You know, just sit and enjoy the goodness of God. Einfach dazu sitzen und die Güte Gottes zu genießen. You know, but it really needed a change in my own heart. Aber es braucht eine Veränderung in meinem eigenen Herzen, um an diesen Punkt zu kommen. You know, to reject the religious attitude, but make sure to always guard my heart from greed. Um diese religiöse Einstellung zurückzuweisen, aber sicherzustellen, dass ich mein Herz immer vor Habgier bewahre. You know, a lot of religious people, by their own wrong heart beliefs, they boycott their own prosperity. Viele religiöse Leute boykottieren durch ihren eigenen falschen Herzensglauben ihren eigenen Wohlstand. And a lot of other people, including Christians, they boycott their own wonderful place in eternity in the kingdom. because of greed. Und viele andere Leute, inklusive Christen, boykottieren ihren eigenen wundervollen Platz in der Ewigkeit im Königreich aufgrund von Habgier. Let's be people who live in the right attitude. Lasst uns Menschen sein, die mit der richtigen Einstellung leben. You know, I want to finish with the importance of contentment. Ich möchte mit der Wichtigkeit von Genügsamkeit enden. You know, Paul tells us we should flee from the love of money. Paulus sagt, wir sollen vor der Liebe zum Geld fliehen. The Hebrew tells us to be content. Hebräer sagt uns, wir sollen zufrieden sein. You know, Paul gives a clear warning to the man of God, his spiritual son Timothy. Paulus gibt einem Mann Gottes, seinem geistlichen Sohn Timotheus, eine klare Warnung. You know, Paul is basically saying, Paulus sagt im Grunde genommen Folgendes. That warn the rich people that they must never put their confidence in the money that really has no security. Er warnt die reichen Leute, dass sie niemals ihr Vertrauen in Geld setzen, das wirklich keine Sicherheit bietet. Then he teaches them to be generous. Dann lehrt er sie, großzügig zu sein. But he also tells them that God has given everything for enjoyment. Aber er sagt ihnen auch, dass Gott alles gegeben hat, um es zu genießen. Think about this. Denk darüber nach. I think that Paul must have learned from Jesus the true power of contentment. Ich denke, dass Paulus von Jesus die wahre Kraft der Genügsamkeit gelernt haben muss. Because Jesus was content. Denn Jesus war zufrieden. And you know, Paul was content. Und Paulus war auch zufrieden. So many Christians have quoted Philippians chapter 4 verse 13. So viele Christen haben Philipper 4 Vers 13 zitiert. Now look, let me tell you something here. Lass mich dir hier etwas sagen. I believe that many things in the Bible they have more than just one meaning. Ich glaube, dass viele Sachen in der Bibel mehr als eine Bedeutung haben. That's the first thing I believe. Das ist das Erste, was ich glaube. See the bigger meaning. Schau immer auf den größeren Sinn. Now the other thing that I really believe, das andere, was ich wirklich glaube, ist that the Holy Spirit can highlight anything in the Bible, take it out of context and bring it as a powerful truth to you. Dass der Heilige Geist alles in der Bibel hervorheben, aus dem Zusammenhang nehmen und dir als kraftvolle Wahrheit geben kann. You know? Weißt du? Here's the truth. Hier ist die Wahrheit. The truth is, die Wahrheit ist, when Paul says I can do everything through Christ who strengthens me. Wenn Paulus sagt, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt, he didn't mean that he can do whatever he wants to. Meint er nicht, dass er tun kann, was immer er will. But he actually said, sondern er sagt, that he said I can do everything through Christ who strengthens me, meaning I'm content in everything. Ich kann alles durch Christus, der mich stärkt, heißt, ich bin in allem zufrieden. Think about it. Denk darüber nach. Paul said basically, if I have a lot, if I have nothing, if I'm rich, if I'm poor, nothing matters. Paulus sagt im Grunde, ob ich viel oder ob ich wenig habe, ob ich reich oder arm bin, das spielt alles keine Rolle. Everything is fine. Alles ist gut. I can do everything through Christ. Ich vermag alles durch Christus. Do you know what? I believe the richest person in the world is the person who's learned to be content. Weißt du was? Ich glaube, die reichste Person der Welt ist diejenige, die gelernt hat, zufrieden, genügsam zu sein. I'm rich. Ich bin reich. Are you Daniel? Du auch, Daniel? We are both rich. Wir sind beide reich. Thank you for listening to this series. Danke, dass ihr euch die Serie angehört habt. I shall see you again. Wir sehen uns wieder.